Gemeinsame Haft aus Gedichte der Gefangenen. Ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gemeinsame Haft. Sie sind gepfercht in einen schmalen Käfiggang, gleich Tieren, die an Gitterstäben wund sich biegen und die von Heimweh krank am Boden liegen und fast erschricken vor der eignen Stimme Klang. Sie dorren hin und träge wird ihr Blut, nur böser Giftstrom bricht aus ihrem Munde, der sucht und ätzt des Nachbarn offene Wunde, die eingesperrten Menschen sind nicht gut. Die eingesperrten Menschen sind gleich Kranken, sie wurden taub und stumm und blind, sie hassen sich, weil sie so ärmlich einsam sind, weil sie im Chaos ihres Ichs versanken, weil grobe Nähe auch des Freundes Antlitz roh und hässlich macht, weil jeder über jeden zu Gerichte sitzt und hämisch lacht. Ende von Gemeinsame Haft.